Kundgabe 5523. Empfangen durch Bertha Dodder am 2.11.1952. Wer an mich glaubt, der wird leben in Ewigkeit. Wer an mich glaubt, der wird leben in Ewigkeit. Es sind dies meine Worte, die auch Anlass gaben zu Spaltungen, weil der geistige Sinn nicht recht erkannt wurde. Ich fordere den Glauben an mich, um den Menschen ein ewiges Leben geben zu können. Was aber ist unter Glauben zu verstehen? Nicht das Bekennen mit dem Munde, nicht das verstandesmäßige Anerkennen meines Erlösungswerkes, sondern die innere Überzeugung von der Wahrheit alles dessen, was ich euch Menschen lehrte auf Erden, ist unter Glaube zu verstehen. Und diese innere Überzeugung ist nur zu gewinnen durch die Liebe. Also bedingt der Glaube auch die Liebe. Und so ist doch die Liebe das Erste. Sie wird aber auch erfüllt von denen, die so an mich glauben, dass ich ihnen das ewige Leben schenken kann. Der rechte Glaube also ist darum Leben verheißend, weil er die Liebe in sich schließt. Der Verstandesglaube aber führet nicht zum ewigen Leben. Und dieser Verstandesglauben ist es, der notfalls noch unter den Menschen anzutreffen ist, den ich aber nicht so bewerten kann, dass er dem Menschen das ewige Leben einträgt. Ich will einen lebendigen Glauben, der aber nur gewonnen werden kann durch die Liebe. Denn es lebt der Mensch erst, so er durch die Liebe eine Sicherheit in sich empfindet, einen Glauben, der wahrhaft beglückend ist, der nun sein ganzes Wollen und Denken bestimmt und einen Lebenswandel zeitigt, der ihm ein ewiges Leben einträgt. Verstandesmäßig Glauben ist kein Beweis einer Seelenreife, denn es kann der Mensch durch Erziehung auf einen christlichen Boden gedrängt worden sein. Er kann also nicht mit Überzeugung mich selbst, mein Erdenleben als Mensch und mein Erlösungswerk ablehnen. Er hält alles für wahr. Und doch braucht sein Herz nicht davon berührt zu sein. Es ist für ihn eine geschichtliche Begebenheit, die er nicht leugnen kann. Es wird aber nicht von ihm empfunden als das, was es ist. Es berührt nicht sein Herz, das erst dann beeindruckt wird, wenn in ihm die Liebe zur Entfaltung kommt. Dann wird der Glaube daran in ihm eine Seligkeit auslösen. Dann wird etwas in ihm lebendig. Dann fühlt sich der Mensch erst inmitten meines Wirkens an der Menschheit. Dann erst kann er von dem Glauben sprechen, der zum ewigen Leben führt. Wohl fordere ich als erstes den Glauben an Jesus Christus, den göttlichen Erlöser, weil nur über Jesus Christus der Weg ist zum ewigen Leben, weil der Glaube an Gott allein nicht genügt durch die Sündenbelastung, die nicht ohne Jesus Christus getilgt werden kann. Darum sprach ich die Worte: Wer an mich glaubt, der wird leben in Ewigkeit. Wohlgemerkt, ich, Jesus Christus als Erlöser der Welt, verlangte den Glauben, aber immer ist unter Glaube nur der durch die Liebe lebendige Glaube zu verstehen, weshalb also als erstes die Menschen die Gebote der Liebe erfüllen müssen, die ich den Menschen gab, um ihnen den Weg zu zeigen, der zur ewigen Seligkeit führt. Dann aber werden sie auch glauben können und in diesem Glauben eingehen zum ewigen Leben. Amen.